Der Adler, nicht der Adler in der Schweiz, sondern Edle, der da sitzt. Aber betrachte mich nicht für den Edlen, deswegen bin ich der Edler. Das ist die Weisheit dabei. Man muss immer nachfragen, immer suchen, was man denkt, dass man ist. Wenn man viel, viel über die Lehre denkt, wird man die Lehre sein. Nur dann, wenn man viel nachgedacht hat, wird man auch imstande sein, richtig zu meditieren. Wenn man nicht nachgedacht hat und nicht gehört hat, die richtige Lehre, wird man nie richtig meditieren können. Der Lehrer gehört zu den Voraussetzungen, die Bedingungen für die Lehre. Ohne Lehrer keine Lehre. Wenn man sehr, sehr begabt ist, kann man, so wie mein Lehrer in Sri Lanka, kann man alleine Shamatha lernen mit den Büchern, aber muss man sehr begabt ist, wenn man richtig versteht und richtig versteht die Hindernisse, wenn man sehr begabt ist, geht das noch. Aber Vipassana kann man nicht allein lernen. Muss ein qualifizierter Lehrer da sein. Sonst geht das nicht. In Vipassana allein zur Klarheit zu kommen, das kann nur der Buddha selbst oder der Pacheka Buddha. Also, wo fangen wir an? Was ist wichtiger, die eigene Verwirklichung oder die den anderen? Die Frage ist nicht richtig gestellt. Das zeigt, dass man nicht richtig nachgedacht hat. Wenn man den Bodhisattva-Weg verstanden hat und darüber nachgedacht hat, was ich versuche zu erklären. Es ist nicht möglich, dass man den Unterschied macht zwischen eigenen Erleuchtung, oder in Buddhismus sagen wir lieber nicht Erleuchtung, wir sagen Wachwerden. Erwachung ist besser. Bodhi heißt Erwachung. Von dem Sanskritwort Bud hat einfach Erwachung nichts zu tun mit Erleuchtung als Licht. Natürlich, Licht kommt, aber Licht ist nicht das, was Wesen von Erwachung ist. Das muss man verstehen. Also, indem man sich um den Weg, der der Bodhisattva eingeschlagen hat, und wenn man jemand möchte, hat Aspiration zu ein Buddha zu werden, ein Bodhisattva zu werden, eben Anfang ist, dass er nicht unterscheidet zwischen eigenen Erwachung und Erwachung von den anderen. Das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber das ist das Wesen von, was heißt Chittupada, die Erwecken von dem von dem Geist von Erwachung, von Bodhicitta. Der Unterschied zwischen einem Schüler von Buddha, der ein Arahat sein möchte, schnell Arahat sein möchte, hat nicht Aspiration für großen Arahat, den vielen, vielen helfen kann. Der Unterschied ist, dass jemand, der schnell erwachende Zustand erreichen möchte, was macht er? Er bemüht sich in den Sachen, über denen wir gerade gesprochen haben, bis er diese Frucht von dem Wege erreicht hat. Und dann der Weg, er muss sich in Viraga üben. Jeder, der zu Klarheit kommen möchte, es gibt keine Klarheit ohne Viraga. Viraga heißt, wie kann man am besten übersetzen? Raga ist Begierde. Viraga ist nicht Begierde. Begierdlosigkeit. Jemand, der den Weg zu der Familie von Buddha gehören möchte und die zu Klarheit kommen möchte, er übt sich in Gierlosigkeit. Ohne Gierlosigkeit keine effektive Meditation. Indem man sich in Gierlosigkeit übt und versucht, von eigenen Illusionen wegzugehen und sich an die Wahrheit, wie sie wirklich ist, anzupassen. Er dann übt sich in den Paramis, er übt sich in Gierlosigkeit, indem er meditiert. Man kann nicht meditieren lernen ohne Gierlosigkeit. Gierlosigkeit, gibt es zwei Sorten von Gierlosigkeit, von Viraga. Weltliche Gierlosigkeit, die man realisiert, indem man Shamatha übt und die Jhanas übt. Und überweltliche Gierlosigkeit. Überweltliche Gierlosigkeit ist das, was zu wahren Verwirklichung führt. Weltliche Gierlosigkeit ist noch nicht genug, indem man nicht die wahre Natur durch Shamatha, nicht die wahre Natur der Erfahrung klar durchblicken kann. Ist nicht möglich. Das kann man nur machen mit Vipassana. Und dann nur Vipassana führt zu überweltlicher Gierlosigkeit. Überweltliche Gierlosigkeit, man kann nur verstehen, indem man die wahre Natur der Dinge versteht und die vier edle Wahrheiten durchgeblickt hat. Die buddhistische Weisheit sind die vier edle Wahrheiten. Das muss man verstehen. Nur dieses Verständnis von den vier edlen Wahrheiten kann führen zu überweltlicher Gierlosigkeit. Weltliche Gierlosigkeit ist nur Bedingung für überweltliche Gierlosigkeit, aber kann nicht zu voller Befreiung führen. Damit man überweltliche Gierlosigkeit übt, muss man die wahre Natur der Dinge verstehen. Und das kann man nur in Vipassana. Das ist wichtig zu verstehen. Dann, was ist der Unterschied zwischen dem Weg von Bodhisattva und dem Weg von einem Arahat? Ein Arahat, der schnell los von seinem Leiden sein möchte, was er macht, er durchblickt die vier edlen Wahrheiten, er übt sich in Nibbida, wie sagt man, wie übersetzt man Nibbida? Nirveda? Entsagung? Nibbida ist nicht Entsagung. Auf Englisch sagt der Bhikkhu Bodhi Translate Disenchantment. Entzauberung. Okay, das ist ein wunderschönes Wort. Ernüchterung. Ernüchterung. Er übt sich in Ernüchterung in, und er identifiziert sich mit der Wahrheit und wie sagt man? Haben Sie gerade gesagt? Ernüchterung. Und er ist ernüchtert. Ernüchtert gegenüber den Konzepten der Welt und der Welt. Die Welt ist nur Konzepten. Und diese Konzepten sind falsch. Wir sind, wir leben in diesen Konzepten, und wir denken, dass diese unsere Konzepte und die Wahrheit ist das dieselbe Sache. Deswegen leiden wir. Weil die Welt ist nicht so, wie wir uns vorstellen. Die Konzepte sind eine Sache und die Wahrheit ist andere Sache. Indem man überweltliche Entsagung geübt hat durch Vipassana und durch Durchblick über die vier edle Wahrheiten, wird man nicht durch Konzept, sondern durch wahre Weisheit verstehen können, dass diese Welt von Konzepten, die wir uns machen, ist eine Illusion. Das realisiert der Schüler von Buddha, egal ob er sich Weg von Bodhisattva geht oder Weg von Arahat gehen möchte, ist dieselbe Verwirklichung. Diese Welt sind unsere eigene Illusionen, die wahre Welt verstehen wir nicht. Damit wir die wahre Welt verstehen, wir müssen Vipassana üben. Die wahre Erfahrung in der Welt ist ganz anderes, als was wir durch Konzepte erfahren. Diese Konzepte, die durch denen wir Welt interpretieren, haben kein richtiges Zeichen, keine richtige Wahrheit. Die haben nur Wahrheit in unsere eigene Macke. Deswegen, sie sind vollkommen wesenlos. Das ist, was der edle Schüler von Buddha realisiert, egal welchen Weg er eingeschlagen hat. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem, der sich nach Zustand von Arahat sehnt und einem Bodhisattva? Obwohl der Bodhisattva das durchdringt, er trotzdem entscheidet, in der Welt zu bleiben und er lernt weiter mit den Konzepten. Für ihn die Konzepten sind sehr wichtig, weil nur durch Konzepten kann man den anderen helfen. Die anderen wissen nicht, was die wahre Natur der Welt ist. Aber damit, die meisten Bodhisattvas sind Putujanas. Sie haben noch die, noch nicht, aber indem sie mit Konzepten und mit tiefer Konzentration und Meditation zu Klarheit kommen, sie werden immer mehr imstande sein, den anderen zu helfen, bis sie die Zustand von Soheit unmittelbar verwirklichen. Wenn sie Zustand von Soheit unmittelbar verwirklichen, dann kennen sie auch die allen Eigenschaften, die zum Zustand von Buddha gehören, verwirklichen. Was heißt Zustand von Soheit? Indem man nicht mehr unterscheiden braucht zwischen weltlichen und überweltlichen. Man versteht überweltliche mehr und mehr vollkommen und trotzdem man bleibt in der weltlichen, damit man durch Mitleid, damit man den anderen helfen kann, obwohl man versteht die vier edlen Wahrheiten, man bleibt nicht in man bleibt nicht da, man bleibt in der Welt. Der Bodhisattva ist Bodhisattva im wahren Sinne auch nur, wenn er die vier edlen Wahrheiten verstanden hat. Aber wenn jemand, der ein Arahat werden möchte, nachdem er die vier edlen Wahrheiten durchgeblickt hat, er weiß, dass diese Welt ist leer, dann er geht in diese Leerheit. Der Bodhisattva kann nicht. Er bleibt in der Welt. Die Welt wird Leerheit. Durch Weisheit realisiert Nirvana, aber durch Mitleid, er bleibt in der Welt und er sammelt die Upaya Kausa, diese Mittel, er sammelt Mittel, damit er in der Welt bleibt, ohne Leiden. Wie macht er das? Er akzeptiert die Welt. Und er passt sich an die Welt. Deswegen kann er so viele Wesen helfen, indem er das macht. Deswegen diese Frage ist nicht richtig, weil eigene Verwirklichung, wenn jemand den Weg von Bodhisattva gehen möchte, man kann nicht unterscheiden zwischen eigenem Verwirklichung und Verwirklichung von anderen, weil der Geist ist nur ein Geist. Natur des Geistes ist nicht verschieden für verschiedene Wesen. Das ist sehr, wenn man das durchgeblickt hat, kann man dann wahre Soheit üben, indem man nicht unterscheidet zwischen Leerheit von eigenem Geist und Leerheit von den anderen. Ist das klar? Dann der Geist kommt zu voller Ruhe in diesen Zustand. Von nicht unterscheiden. Aber dazu braucht man eben diese, wie wir schon erklärt haben, die heilenden Mittel, Upaya Kosala, Heilsmittel und große Mitleid. obwohl man immer tiefer und tiefer über die Leerheit meditiert, man bleibt in der Welt. Das ist der Zustand von einem, der den Weg von Bodhisattva einschlägt. Deswegen, nachdem jemand, der den Weg von Bodhisattva gehen möchte, nachdem er verstanden hat, Citta Upada ist nichts anderes als verstehen, dass im Wesen mein Geist und Geist von den anderen ist nicht anderes. Wenn ich mein Geist störe, störe ich den Geist von den anderen. Wenn die anderen eigenen Geist stören, auch stören sie den Geist von anderen. Geist, Natur des Geistes ist dieselbe Natur für alle Wesen. Nur indem unsere Unreinheiten des Geistes sind anderes, wir sind anderes. Unsere Karma sind andere, wir sind anderes. Das versteht jemand, der den Weg von Bodhisattva einschlagen möchte. Deswegen unterscheidet er nicht zwischen seiner Verwirklichung und Verwirklichung von den anderen. Deswegen, dieser Weg führt zu Anuttara Sammyak Sambodhi. Anuttara heißt Höchste. Anuttara. Samyak heißt richtige im Sinne für einen Bodhisattva ist das nur richtige, diese. Er darf nicht unterscheiden zwischen sich und den anderen. Das ist der einzige richtige Weg. Und Sambodhi. Sambodhi heißt diese Erwachen zusammen mit den anderen. Weil indem ich tiefer und tiefer Natur des Geistes verstehe, die Soheit verstehe, kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen meiner Verwirklichung und die Verwirklichung von den anderen. Das ist dann die Erwachung von Bodhisattva. Wenn man das nicht durch Theorie, sondern direkt erfahren hat, dann hat man die Grundlage, also Bodhisattva Bhumi, diesen festen Boden von Bodhisattva erreicht hat, indem er sein Bodhicitta erwachte, wie sagt man Bodhicitta? Bodhicitta ist Bodhicitta ist eben dieser Zustand, dass man nicht zwischen sich selbst und den anderen unterscheidet. Das ist Bodhicitta. Aber in jemand, der nicht direkt Boden von Bodhisattva erreicht hat, ist das er arbeitet mehr mit Konzepten. Er versteht immer tiefer und tiefer, indem er über diese Sache nachdenkt, meditiert. Er dann meditiert auch direkt über Leerheit. Aber wenn er kann nur direkt über Leerheit meditieren, indem er diese Prinzipien verstanden hat. So ist es nur ohne Bedeutung. Es ist sehr wichtig, dass man das klar einsieht. Deswegen ist es so wichtig, jetzt heutzutage viele lernen Zen oder Dzogchen, aber sie verstehen überhaupt nicht die Bedeutung von Zen und Dzogchen. Wie kann man Zen oder Dzogchen üben, wenn man ohne Disziplin ist und ohne tiefen Verständnis, dass mein Geist und Geist von den anderen lässt sich nicht trennen. Das ist nur dann Illusion. Es ist kein Zen, kein Dzogchen. Deswegen diese Frage für einen, der Bodhisattva Weg gehen möchte, ist nicht die richtige Frage. Was ist wichtiger? Es gibt keine Unterscheidung. Dann nächste Frage. Ist man verwirklicht, wenn erkannt ist, dass da kein Ich ist und somit durch kein anderer, der verwirklicht werden kann? Na, das hat auch keinen Sinn, weil wenn man erfahren hat Ichlosigkeit, dann kann man nicht fragen solche Frage. Wenn erkannt ist, dass da kein Ich ist. Kein Ich ist, ist ein Extrem. Ist nicht, ist ein anderes Extrem. Wenn man die Buddha-Lehre versteht und in der Buddha-Lehre auch theoretisch irgendwelche Erkenntnis gemacht hat. Ich kann nicht solche Frage stellen, weil ist und ist nicht, ist keine, wie rezitieren wir morgen, kein beständiges Objekt. Diese eben unsere, wir leben in der Illusion der Welt, weil wir diese Vorstellung von beständigem Objekt haben. Wenn man eine Verwirklichung hat, diese Vorstellung von beständigem Objekt und ist und ist nicht verschmelzt wie Schnee in den Alpen, wenn es sehr heiß wird. Also diese Frage ist auch unwesentlich. Das zeigt nur, dass man noch zu viel zu lernen hat. Deswegen ist es so wichtig, wenn man lernt, immer fragen und fragen jemand, der etwas weiß. Das Bodhisattva-Geliebte will mehr als der Buddha selber konnte. Auch er konnte nicht alle Wesen befreien. Ist das nicht dunkel? Na, das ist wieder Frage, das kommt nicht von Verständnis, sondern von Unverständnis. Niemand kann alle Wesen retten. Das ist natürlich wahr. Aber indem man sich selbst rettet mit dieser Perspektive, dann hat man auch alle Wesen gerettet. Indem man nicht unterscheidet zwischen eigenem Geist und dem Geist von anderen, dann der Geist wird wie ein Ozean, in dem sich alle Wesen befinden. In diesem Zustand lebt der Bodhisattva. Und wenn dieser Zustand zu Perfektion entwickelt wird, wird er ein Buddha. Deswegen auch diese Frage ist nicht richtig. Man muss richtig nachdenken, richtig nachfragen. Dann wird man zu Klarheit kommen. Weil man hat gewisse Gewohnheiten des Denken, Gewohnheiten des Festhalten an Konzepten. Diese Gewohnheiten sind eben das, was es die Verwirklichung unmöglich macht. Indem man Gegensätze sieht, wo es in der Tat Einheit gibt. Der Bodhisattva ist Bodhisattva, indem er sich bemüht, sein Geist so anwenden, dass er, obwohl er in diesen Gegensätzen lebt, er durch seine Verständnis von Leerheit, er transzendiert diese Gegensätze. Das muss man verstehen. Die Welt ist Gegensatz. Die Welt ist Gegensatz. Das heißt, dass wir verstehen nichts von der wahren Natur des Geistes. Im Buddhismus Welt und Geist lassen sich nicht trennen. Alles, was existiert, sind nur 5 Aggregate von Existenz. Die haben keine, wir rezitieren immer morgen, Abend, was rezitieren wir? Kein beständiges Wesen. Kein beständiges Wesen. Kein beständiges Leben. Wir, diese verwirrte Geist, samsarische Geist, er will immer etwas Beständiges haben. Und er immer sucht Gegensätze, wo in der Tat keine Gegensätze sich befinden. Die Gegensätze befinden sich in dem verwirrten Geist, nicht in dem Geist, der den Weg versteht. Wenn man mit verwirrten Geist den Weg geht, dann wird man verwirrt. Man muss sich bemühen, den Weg zu gehen mit einem klaren Geist, ein bisschen mehr Buddhismus zu studieren, mehr nachdenken, dann kommt man zur Klarheit. Okay. Der historische Buddha hat doch immer nur den direkten Weg ans Samsara hin zur Leidfreiheit, zu Nibbana gelehrt. Gibt es denn auch nur eine einzige Lehrrede von ihm, wo er den Bodhisattva-Weg zur Befreiung aller Wesen lehrt? Der Buddha ist Bodhisattva. Er ist der selbst der Beispiel für, wie man den Bodhisattva-Weg üben soll. Die Frage, wie man ein Buddha wird, ist absolut berechtigte Frage. Und alle diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, sie sollten sich diese Frage stellen und sollten diese Frage verstehen. Je mehr wir diese Frage verstehen, desto näher sind wir an dem Lehrer. Der Lehrer ist der Bodhisattva, der hat diesen Bodhisattva-Weg angeschlagen, der hat diese Fähigkeiten entwickelt, Wesen aus Samsara zu Nirvana zu führen. Wie er das gemacht hat, findet man in Jatakas, findet man in Charyapitaka und findet man auch in den Kommentaren zu den Suttas und den Tikas. Zum Beispiel in Kandavaga von Digha Nikaya, wenn man die Tika liest, wird man das finden. Zu der Zeit von Buddha wie der Buddha gelehrt hat, genau niemand weiß. Die Schriften, die wir haben, auch die Mahayana-Schriften, sind ungefähr zu derselben Zeit wie die Theravada-Schriften geschrieben. Was der Buddha wirklich lehrt, niemand weiß. Was wir als Schriften haben, von Theravada auch von Sarvastivada, sind 500 Jahre nach dem Parinirvana von Buddha geschrieben. Es war eine mündliche Tradition. Keine Schriften. Dann stellen Sie sich mal vor, wer war vor 500 Jahren ein guter deutscher Dichter oder ein, sagen wir, Shakespeare. Dass 500 Jahre werden die Werke von Shakespeare nicht geschrieben und nur mündliche Tradition, wenn man dann sie rezitiert, nach 500 Jahren wird das dasselbe als wie in der Zeit von Shakespeare. Was wir machen können, wenn sie schon so wissenschaftlich sein möchten, natürlich in Theravada, wir glauben, dass es genau das Wort von Buddha ist, aber das ist nicht wissenschaftlich. Wenn man so viel wissenschaftlich sein möchte, dann muss man zugeben, dass es nicht genau, was die Mönche niedergeschrieben haben und Bewachung von einem König in Sri Lanka ist genau, was der Buddha vor 500 Jahren gesprochen hat. Wenn man das glaubt, das ist nicht wissenschaftlich. Und es ist vollkommen ohne Zweifel, dass der Buddha hat auch den Weg erklärt, wie man zu Buddha, wie man Buddha wird. Die Pragyaparamita Sutras sind niedergeschrieben fast zu derselben Zeit wie die Anfang, zu derselben Zeit wie die Agamas. Es ist nicht viel später. Dann sagen, dass sie sind nur reine Erfindung von einem klugen Mönchen und die anderen Werke sind alles die wahre Übertragung von Buddha. Das ist gar nicht historisch, gar nicht wissenschaftlich. Und die Lehre, die man über Bodhisattva findet in den Pragyaparamita Sutras und so weiter, ist alles basiert auf Agamas. Die findet man in Suttanipata auch, die Leerheit, Lehre und so. Nur ist es nicht entwickelt, dass Welt nur unsere Erfahrung, nur Bewusstsein ist, finden wir auch in den Agamas. Dass alles Leerheit ist, finden wir auch in Agamas. Das ist nichts, etwas, was in Widerspruch mit der Lehre von Agamas ist. Nur in Agamas ist nicht entwickelt. Was sind die Agamas? Agamas sind die Suttas von Pali, Sarvastivada, viele verschiedene Sekten. Die Pali, obwohl wir glauben, dass es die einzige wahre Überlieferung ist. In Indien, als diese Pali-Überlieferung war, überhaupt nicht populär und bekannt. Nur die haben gelernt, Sarvastivada, andere Überlieferung. Diese Überlieferung war nur in Südindien und in Sri Lanka. Theravada-Buddhismus in der Tat ist Sri Lanka-Buddhismus. und zu glauben, dass es der einzige Buddhismus ist und alles andere ist falsch, ist gar nicht wissenschaftlich, absolut nicht wissenschaftlich. Wenn man sich schon mit Buddhismus beschäftigt, so viel an Wissenschaft glaubt, dann hat gar keine Begründung. Aber Religion braucht nicht wissenschaftliche Begründung. Religion braucht Glaube. Wenn man etwas machen möchte, muss man fest darüber überzeugt sein. Nur dann wird man das mit Hingabe und mit Leidenschaft machen können. Ohne Hingabe, Leidenschaft, keine Verwirklichung in Religion. Religion braucht nicht wissenschaftliche, Bibel hat auch überhaupt keine wissenschaftliche. Je mehr sie Bibel forschen, jetzt desto mehr finden sie, dass diese Geschichten sind gar nicht historisch. Die meisten wurden von den Priestern erfunden. Jetzt, sie haben große Möglichkeiten mit Wissenschaft, ist schon bekannt. Diese Geschichten, die wir in der Bibel lesen, meistens sind überhaupt nicht historisch begründet. Und der Pali Kanon? In der Pali Kanon? Pali Kanon? Woran soll man sich dann halten? Woran soll man sich dann orientieren? Pali Kanon ist wunderschön. Richtig studieren, nicht blind studieren. Wir sind Buddhisten, indem wir zur Erwachung kommen möchten, nicht blind. Blindheit ist nicht Buddhismus. Aber weil du gesagt hast, dass das ja erst 500 Jahre nach Christus dann. Aber das heißt nicht, dass es wertvoll ist, dass es nicht wertvoll ist. Ist sehr wertvoll und sehr wunderschön. Ja. Richtig studieren. Ja. Was hat das damit zu tun? Ja, die Frage ist, weil du gesagt hast, wenn das 500 Jahre danach niedergeschrieben wurde, dass es dann, was kommt dabei raus? Also, aber ist egal, der wahre Buddha ist im Herz. Historischen Buddha wird niemand finden können. Wir haben nicht mal einen Beweis, dass er wirklich gelebt hat. Wo wird man ihn finden? Nicht mal auch ein Beweis, dass der gute Christ gelebt hat. Vielleicht nur, dass Mohammed gelebt hat, gibt es einen Beweis, historischen Beweis. Niemand weiß. Das ist Übertragung. In Religion braucht man nicht wissenschaftlichen Beweis. Wir sind so verwirrt von diesem wissenschaftlichen Geist, dass wir nicht verstehen, dass religiöser Geist braucht nicht Wissenschaft. Wissenschaft braucht Religion. Religion braucht nicht Wissenschaft. Weil Religion, wir sind, wenn man religiös ist, man denkt, dass die Welt hat Wurzel in Spiritualität. Spiritualität braucht keine Wissenschaft in dem Sinne, dass man das versteht, dass man Beweis findet. Beweis ist im Herz, was der Buddha selbst realisiert hat, das hat er übergegeben. Niemand kann wissenschaftlich nachweisen, dass es nicht so ist. Oder so ist, geht nicht. Aber man orientiert sich ja an diesen Schriften. Natürlich, ja natürlich, aber man muss, selbst hat Buddha gelehrt zu Kalamas und so, man muss nicht blinde Glaube haben, aber man muss sich nach Sinn, nicht nur nach Wort, sondern nach Sinn verstehen. Genauso mit Bibel. wenn man nur sich an Worte orientiert und an sich Kindergeschichte. Danke, das heißt doch dann auch, man muss nicht nur nachdenken, sondern auch nachspüren. Das hängt von Gefühl. Der Mensch, der nicht hat eine Suche nach Richtigkeit, nach Wahrheit, nach sich seine eigene Dummheit zu überwinden. Er ist nicht ein Mensch im wahren Sinne. Was den Mensch Mensch macht, ist Suche nach der Wahrheit. Und diese Wahrheit braucht nicht wissenschaftlicher Beweis. Ja. Nur weil du eben so betont hast, man muss nachdenken, aber die Wahrheit über Buddha ist im Herz. Die Wahrheit über Buddha ist im Herz, aber wenn jemand nicht den Herz zeigt, wird man nie richtig finden können. Deswegen, wir brauchen die Übertragung, wir brauchen richtig zu studieren, wir brauchen richtig nachfragen. Dann können wir das unmittelbar erfahren. Genauso ist es mit anderen Religionen, das ist keine... Wenn alles so lange dauert, Vollkommenheit, Buddha, Bodhisattva, wieso sollte ich das überhaupt anstreben? Und für wen, da ist doch kein Ich und kein anderer. Na wunderschön. Wieder, die Frage ist nicht richtig gestellt. Damit man die Fragen nur kann man richtige Antwort bekommen, wenn man die Frage richtig stellt. Diese was man mit diesem kleinen an Konzepten und an eigene Vorstellungen gebundenen Geist verstehen kann, ist nur eigene Vorstellungen. Eben Religion ist da, dass man von diesen eigenen kleinen Vorstellungen, die Leiden verursachen, weggeht. Wenn man nicht die Dimension von Vollkommenheit, Buddha, Bodhisattva und unendlichen Welten hat, wie wird man von dieser kleinen Dimension und Widersprüchen, die man durch eigene Konzepte im Geist geschaffen hat, loswerden. Das ist eine unmögliche Sache. Wenn man nicht daran denkt, dass die Welt hat spirituelle Wurzel, dann ist man kein, man hat keine Glaube. Wenn man keine Glaube hat, kann man nicht meditieren, kann man nicht, man hat keinen Sinn überhaupt. Diese alle weise Männer, nicht nur der Buddha, prägt, dass die Fähigkeiten des Geistes sind unbegrenzt. Die Welten sind auch unbegrenzt. Was die Grenzen des Geistes sind, die Grenzen eben, die wir uns selbst gemacht haben. Durch unsere eigenen Konzepte und durch unsere eigene Blindheit. Und wenn man nicht diese Dimension von Unendlichen braucht, sucht und daran strebt, wie wird man etwas verwirklichen? Das ist eine unmögliche Sache. Dann wenn Fragen stellen, richtig stellen. Und für wen, da ist doch kein Ich und kein Andere. Wenn man die buddhistische Lehre verstanden hat, dann weiß man, dass in Nirvana gibt es natürlich kein Ich und auch kein Andere. Was ein Buddhist verwirklichen möchte, ist eben diese Nirvana. In Nirvana, Nirvana ist Nirvana eben, weil es da kein Ich ist. Wenn es da ein Ich ist, dann ist es gar nicht Nirvana. Und wenn es kein Ich ist, wie kann da ein anderer sein? Dann, wenn Fragen, dann richtig fragen. Das ist sehr wichtig, dass man allmählich versteht, was man macht, dann kann man nur richtig machen. Deswegen alle diese Sachen. Wenn alles Einheit ist, alle Wesen, wieso soll man Leiden bekämpfen? Das ist doch ein Teil des Ganzen. Mitgefühl heißt doch nicht mit Kampf. Ei, ei, ei. eben alles ist nicht Einheit, weil wir mit diesem kleinen, begrenzten, auf Nichtwissen basierten Geist arbeiten. Deswegen kommen solche Fragen. Wenn man Leiden effektiv bekämpfen möchte, man kann nur das machen, indem man sich von diesem Kleinen auf Nichtwissen und auf eigene Vorstellungen basierten Geist distanziert. Deswegen meditieren wir, damit wir das schaffen. In Nirvana eben gibt es kein Leiden, weil es kein Ich und kein Du und kein Er und keine wahre Frau, keine wahre Mann gibt. Bevor wir an Frau oder Mann oder wahre Wesen denken, ist das schon verschwunden. So ist der Geist. Was wir als wahre Mensch, wahre Mann, wahre Ich, wahre Du verstehen, sind nur eigene Konzepte, nichts anderes. Wenn man das versteht, dann wird man effektiv Leiden bekämpfen können. Wenn man das nicht versteht, wie wird man effektiv Leiden bekämpfen können? Mit eigenen Vorstellungen, die völlig auf Unwissen basiert sind. Man kann nur Unwissen beseitigen mit Wissen. Ohne Wissen kann man kein Unwissen beseitigen. Diese Unterscheidungen sind eben basiert, vollkommen basiert auf Nichtwissen, nicht auf Wissen. Moment, jetzt kann ich nicht richtig lesen. Manche kann ich. Dann das nehmen wir später. Wie übt man die Paramis? Naja, wir kommen dazu. dazu bin ich ja da, damit ich helfe. Und wir haben einiges schon gesagt, hoffentlich haben wir das verstanden. Jetzt kommen viele Fragen. Wie kann man das, was von einem Leben zum nächsten Leben weitergeht, beschreiben und wie wird es in der buddhistischen Terminologie genannt? Seele ja nicht. Na natürlich, Vijnana. Wie übersetzt man Vijnana? Bewusstsein. Bewusstsein ist das, das durch nur Nichtwissen, durch Nichtwissen wird Bewusstsein immer, immer und immer und immer wieder geboren. Wenn Nichtwissen nicht mehr da ist, wird es nicht geboren. Aber der Bodhisattva eben geht der Weg, obwohl er Wissen hat, er wird wiedergeboren. Aber indem er wiedergeboren wird, kommt er zu Zustand von Buddha, sonst nicht. Deswegen er lernt, indem er zu immer tiefere Einsicht kommt, dann lebt er immer in Freude. Und wenn er leidet, er lernt immer mehr und mehr und mehr. Deswegen für einen Bodhisattva, Leiden ist der größte Freund. Ja. Also dieses Wiedergeboren werden eines Bodhisattvas findet ja auf den verschiedenen Ebenen statt, nicht nur als Mensch, wie man auch beim Buddha sieht in seiner Karte. Indem, wenn der Bodhisattva hat, Bodhisattva Bhumi, die Soheit unmittelbar erreicht hat, dann ist es wie der erleuchtete. Er wird nur in guten Zuständen geboren und sein Zustand wird immer besser. Deswegen er kann so vielen Menschen helfen. Er wird der immer sehr edlige, sehr erhabene Mensch oder Gott. Ja? So wie der jemand, der die Wahrheit direkt erfahren hat, er wird nie im schlechten Zustand geboren. Nur wenn er sich wünscht. Der Bodhisattva, der Ziel von Bodhisattva ist, den Prozess von Wiedergeburt zu bemeistern. Das, was der Buddha gemacht hat. Niemand außer Buddha kann bewusst in den Schoß eingehen, zum Schoß dann wieder in die Welt gehen und wieder bewusst sterben. Das kann nur der realisierte Bodhisattva. Er hat diesen Prozess, von indem er unterscheiden, indem er seine Unterscheiden mit Weisheit völlig in Einklang ist. Seine Unterscheiden ist nur Weisheit. Seine unterscheidende Geist, das auf Nichtwissen basiert ist, wird in Weisheit transformiert. Deswegen, er hat keinen Zustand von Nicht Erwachsein, nicht Erwachung. Jetzt gibt es in der Interpretation natürlich, Buddhismus ist große Lehre, 2500, mehr als 54 Jahre Geschichte. Gibt es verschiedene Interpretationen nach der Theravada-Lehre. Der Bodhisattva, als er geboren ist, als Prinz Gotama, ist noch immer Putujana. In der Mahayana-Lehre überhaupt nicht. Er ist schon erwachte Bodhisattva. Und alles, was er macht, er macht mit Mitleid und mit vollem Wissen. Warum sagt Theravada, er ist noch ein Putujana? Weil er hat sich verheiratet, er hat einen Sohn erzeugt, jemand, der hat die Wahrheit unmittelbar erfahren, der will nicht mehr einen Sohn erzeugen und sich heiraten. Aber von der Sichtpunkt von Mahayana, das ist, er macht das bewusst. Es ist nur ein Spiel, Lila. Das nähert sich, Mahayana hier nähert sich Hinduismus, wenn jemand sich mit Hinduismus beschäftigt. Der Buddha ist nicht mehr ein ordentliches Wesen, ein normales Wesen, er ist sehr besonderes. Das gibt es natürlich viele verschiedene Interpretationen. Buddhismus ist sehr groß. Wenn man sich mit diesen Interpretationen beschäftigt, je mehr man sich beschäftigt, desto mehr man will nicht anhaften, das ist nur wahr, das ist schlecht. Das ist nur, das ist richtig, das ist alles falsch. Das ist, wie der Weise, wie die Weisen denken. In der letzten Wahrheit, dieser Weg ist nur ein Mittel. Das ist keine absolute Wahrheit. Absolute Wahrheit kann nur jeder für sich selbst sehen. Weiter. Okay, zufrieden. Also Bewusstsein, wir Buddhisten können nicht an selbst glauben, weil es gibt nur 5 Aggregate von Existenz, die ein Prozess sind. Genauso wie alles, was wir draußen sehen, ist nur ein Prozess. Das ist schon klar in Wissenschaft. Genauso auch, was innen ist, ist nur ein Prozess. Außer Prozess gibt es nichts. 5 Aggregate von Existenz sind nur ein Prozess, weil sie basiert sind auf 6 Sinnen, aus 6 Objekten von Sinnen und die sind immer in Bewegung. Nichts ist da in unserer Erfahrung, was sich nicht bewegt. Was von einem Leben zu den anderen Leben geht, ist nichts anderes als Bewusstsein. Weil Bewusstsein kann nur Kontinuität haben, wenn es mit Wille, mit Gefühl, mit Wahrnehmung und mit Aufmerksamkeit und mit Lebensfakultät verbunden ist. Wenn man zu Erlösung kommt, dann dieses Bewusstsein ist nicht mehr gebunden. Der Inhalt von Bewusstsein sind die geistigen Faktoren. Wir machen jetzt, das wäre sehr wichtig, was damit. Ich wollte nur wissen, ist es tatsächlich ein Bewusstsein, was dann im nächsten Leben auch wieder. Wie kann es ein Bewusstsein sein? Das ist eben der größte Fehler. Der Bewusstsein kann nicht ein Bewusstsein sein. Wir nennen Bewusstsein, so wird in den Suttas erklärt, so wie Feuer, das von Buchholz entsteht. Wir nennen Buchholz Feuer, das von Gas erzeugt ist, wir nennen Gasfeuer, genauso mit Bewusstsein. Bewusstsein, dass du Augen erzeugt ist, wir nennen Augenbewusstsein. Augenbewusstsein ist ein Prozess. Genauso Denkbewusstsein ist nur ein Prozess. Andere Bewusstsein kennen wir nicht. Dann verstehe ich dieses 1:1 nicht in der Wiedergeburt. Also ich werde als so und so wiedergeboren. Das stimmt doch dann nicht. Dann sind es doch verschiedene Bewusstseinsfaktoren, die sich wieder zu einer Existenz irgendwie formieren. Sie sind auch nichts anderes als diese Faktoren. Es gibt keine beständige, kein beständiges Wesen. Wie rezitieren wir? Kein beständiges Wesen. Kein... Leer. Wenn man sucht ein beständiges Wesen, findet man nicht. Das ist die... Findet man nicht. Versuchen Sie. Das genau ist ja meine Frage. Kann man nicht finden. Alles in drinnen und in außen findet man kein Objekt mit einem festen Kern. Dieses Objekt gibt es nicht. Alle Objekte, die wir erfahren, entstehen und entgehen im Zusammenhang. Das ist die Lehre von Buddha. Das ist, was sie lernen möchten. Deswegen, wenn man das weiß, wird man dann wach sein und verstehen, dass alles, was man macht, hat Bezug zu den anderen. Wenn man sich selbst stärkt, stärkt man auch die anderen. Wenn man in Harmonie ist, nur dann kann man die anderen in Harmonie bringen. Ein Selbst gibt es nicht. Alles gibt in Bezug zu den anderen. Ein Selbst ist ein Konzept, das wir durch Nichtwissen erzeugt haben. Konnte man zeigen, es ist im Prinzip das Gleiche wie auf der materiellen Ebene, wenn man die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind, nämlich ein Energiekonglomerat, das eben nicht so verdichtet ist, dass es Materie bildet, geprägt durch Erfahrung. Lieber keine Wissenschaft. Es ist, Buddhismus ist spirituelle Wissenschaft. Was wir aus Materie erfahren, ist nichts anderes. Materie erfahren ist nichts anderes als die 4 Elemente und was von den Elementen deriviert ist. 4 Elemente Wer erfährt 4 Elemente? Der Geist. Der Härte gehört dem Objekt oder dem Gefühl. Beide sind untrennbar. Materie in wissenschaftlicher Vorstellung existiert getrennt von Geist. Das ist Dualismus. Die wahre Materie kann man nur verstehen durch Geist. Und jetzt, obwohl die Wissenschaft macht Fortschritte und nähern sich diese Weisheit. Trotzdem, unser Denken ist noch vollkommen dualistisch. Deswegen machen wir von der Welt, was wir gerade machen. Weil wir verstehen nicht, dass alles existiert in Bezug zu den anderen. Es hat keine eigene Existenz. Die Bedeutung von der Welt sind die Wesen. Wenn es keine Wesen gibt, gibt es keine Welt. Das ist die Grundidee von allen Religionen, nicht nur Buddhismus. Ganz anderes als was diese dualistische Denkweise von unserer materiellen Wissenschaft. Jetzt wollen sie unbedingt auch Buddhismus mit Wissenschaft untersuchen. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber man muss die Grenzen von Wissenschaft sehr klar erkennen, sonst hat es keine Bedeutung. Keine Bedeutung. Was ist der Unterschied zu Seele? Seele überhaupt nichts existiert, wie kann es existen? Unterschied geben? Es kann nur Sachen Unterschied geben zwischen den Sachen, die existieren. Kann ein Unterschied zwischen Sachen, die nicht existiert, kann, gibt es keinen Unterschied. Wenn diese nicht als etwas Konstantes und Komponentes ausgesehen wird. Was ist Seele? Ich weiß nicht, was ist Seele. Im Buddhismus, wir glauben an Lebens, an Prana, an Lebensfakultät, das natürlich existiert. Wenn das Seele ist, dann natürlich existiert das. Aber das ist auch unbeständig. Kein beständiges Wesen. Das existiert nur im Zusammenhang zu den anderen. Es existiert nicht in sich selbst. Ist Prana ein buddhistischer Begriff? Ja, Prana heißt im Buddhismus Lebensfakultät. Ist ein Prana Lebenskraft? Lebensfakultät. Jivitendriya. Ohne Prana kann der Geist nicht existieren. Der Geist ist immer zusammen mit Prana, mit Lebensfakultät. Wenn der Geist Bewusstsein, Körper verlässt auch Lebensenergie und Wärme. Lebensenergie ist mit Wärme verbunden. Dann sind wir wie ein Stück Holz und unterscheiden wir uns nicht von den äußeren Dingen. Wir leben, indem wir Lebensfakultät haben und Bewusstsein in dem Körper. Aber das sind alles beständige Dinge. Und wenn man von Seele denkt, ich glaube, man denkt an etwas Unbeständiges, dann selbst sowas existiert überhaupt nicht. Wenn Seele Prana ist und in den Upanishaden und so spricht man so, dann macht es Sinn natürlich. Aber das ist immer unbeständig. Oder das Bewusstsein, dieses Bewusstsein als Seele gleichsetzen. Das bitte? Dieses Bewusstsein, das sich also... Der Geist kann sich nur bewegen, indem es mit Prana verbunden ist. Wenn Prana nicht da ist, der Geist kann sich nicht bewegen. Deswegen wird es verglichen, nicht nur im Buddhismus, auch im Hinduismus. Das ist wie ein Ritter und ein Pferd. Ein Ritter, der Geist ist wie ein Ritter. Er kann sich nicht bewegen ohne Pferd. Er braucht ein Pferd, nur dann wird er ein Ritter. Wenn kann ein Ritter ohne Pferd existieren? Ja. Er ist ein Ritter nur in dem Sinne, dass er früher mit dem Pferd was zu tun gehabt hat. Ein Ritter und ein Reiter sind zwei Sachen, zwei unterschiedliche Dinge. Ah ja, ein Reiter. Okay. Ah ja, das Reiter und Ritter. Ritter ist was? Eine Rüstung. Nämlich eine Rüstung. Rüstung. Ah ja, der Dhammadipa muss sich noch Mühe geben. Wenn es kein Zufall ist, dass wir hier zusammen sind, wie könnte man beschreiben und benennen, was es ist? Eben, dass man es nicht beschreiben und benennen kann, ist das das Wahre. Was die wahre Natur der Dinge ist, ist nicht so, wie sie erscheinen. Die Dinge haben die wahre Natur der Dinge ist nur bedingte Entstehung. Nichts anderes ist da. Aber diese bedingte Entstehung ist ganz anderes als die Konzepte, mit denen wir das verstehen. Diese Konzepte, mit denen wir das verstehen, sind vollkommen falsch. Wenn man die bedingte Entstehung ohne Konzepte versteht, kann man die Erwachung verwirklichen. Dann wird er in erwachenen Zustand. Egal, ob er den Weg von Bodhisattva geht oder den Weg von Buddha, das ist dasselbe. Die wahre Natur der bedingten Entstehung ist nicht, was wir über mit unseren Konzepten verstehen. Okay. Wenn es kein Zufall ist, dass wir hier zusammen, das haben wir schon gelesen, gibt es auf diesen Seelenebene so etwas wie Gruppierungen, Familie und mehrere Leben. Na, das ist wieder eine Sache basiert auf Nichtwissen. Wir haben doch erklärt, alles sind nur Beziehungen, alles existiert in Bezug zu anderen. Genauso für Buddha-Familie, genauso für alle anderen Sachen. Alles sind nur Beziehungen. In diesen Beziehungen gibt es kein beständiges Wesen, kein Kern. Wir unbedingt, die unwissende Wesen sind unbedingt, wollen da einen Kern sehen und fassen, aber das ist nichts anderes als Unwissen. Wegen dieser Unwissen haben wir endlose Leiden in Samsara erfahren müssen. Aber gibt es länger dauernde Beziehungen. Natürlich, das ist das Beste. Wenn damit, dazu, das kann man nur kultivieren mit einem weisen Geist. Ne? Die Buddha-Familie dann dauert, weil es auf Weisheit basiert ist. Ne? Die Beziehungen, die nicht auf Weisheit basiert sind, die dauern nicht. Aber auf Weisheit fundierte Beziehungen können schon länger überdauern. Genauso wie in der Heirat. So ist es mit der Buddha-Familie. Nur Heirat dauert ein Leben, Buddha-Familie dauert unzählige Leben. Dann bitte heiraten Sie sich richtig. Ist es prinzipiell möglich, von den geübten Buddha-Familie durch Übung in die natürliche Buddha-Familie zu wechseln? Auch umgekehrt. Wir haben gesprochen von den zwei Sorten von Buddha-Familie. Wir denken, dass wir Bodhisattva sind, aber wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen, wir können wechseln. Wenn wir nicht zu Bodhisattva-Familie gehören, also diese, zu welcher Familie wir gehören, ist sehr schwer durchzublicken, weil unsere Gewohnheiten sind basiert als Ursache und Wirkung. Das können wir durchblicken. Wir meditieren jetzt, das ist auch nichts anderes als Ursache und Wirkung. Ich mache jetzt einen Schluss, ich möchte ein Bodhisattva werden. Ich meditiere. Allmählich, ich habe diese Gewohnheiten. Aber wenn ich nicht zu Buddha-Familie gehöre, wenn ich mit Schwierigkeiten konfrontiert bin, ich will weg davon. Warum soll ich noch diese Leiden leben? Das heißt, dass man noch nicht fest etabliert ist in dieser Buddha-Familie. Und jemand, der Shravaka weggeht, das heißt nicht, dass er nicht ändern kann. Er will unbedingt weg von Samsara. Jetzt plötzlich trifft er einen Lehrer. Und dann will Buddha werden. Oder er denkt über die Eigenschaften von Buddha, er denkt über die Korruption von der Welt heute. Er entsteht große Mitleid. Dann er entscheidet sich, obwohl er sogar zur Klarheit gekommen ist, er entscheidet sich zu bleiben. Welche Familie, diese natürliche, Zugehörigkeit, können wir nicht durchblicken, weil diese ist so subtile Energien, dass nur der Buddha kann das durchblicken. Deswegen er kann so mit solcher Meisterschaft alle Wesen, die sich zu Sicherheit führen lassen, zu Sicherheit führen, je nach ihrer Aspiration. Also die Sache ist sehr subtil, diese natürliche Zugehörigkeit ist sehr schwer zu schätzen. Wir können vermuten, indem wir, wenn jemand von Erlösung hört, dass man weg von Samsara gleich gehen muss, dann er freut sich sehr, er hat Leidenschaft für diese Sache. Andere hört über die Eigenschaften von Buddha und er hat große Leidenschaft dafür und große Interesse und große Sehnen danach. Kann man vermuten, aber Vermutung ist noch nicht die Wahrheit. Wenn man sich nur auf diese Übung, die Familie, dass man Zugehörigkeit durch Übung erwirbt, richtet, dann kommt man nicht zur Klarheit. Es heißt nicht, wenn jemand solche Kleider hat, dass er Hinayana ist, jemand, der trägt tibetanische oder chinesische Kleider, dass er Mahayana ist. Das ist eine ganz naive Vorstellung. In der Tat, wenn man längere Zeit in den buddhistischen Ländern gelebt hat, heutzutage die viele, viele Theravada-Mönche, sogar die besten, streben nach diesem höchsten Ideal und wollen Paramis sammeln, nicht schnell weg von Samsara. Es ist prinzipiell möglich, von den geübten Buddha-Familie durch Übung in die natürliche Buddha-Familie zu wechseln. Und das haben wir schon gelesen. Jetzt letzte Frage. Wenn ein Wesen den Entschluss für einen bestimmten Weg gefasst hat, kann dieser Entschluss in den nächsten Leben rückgängig gemacht werden? Na, das haben wir schon geantwortet. Wir brauchen. Natürlich, es gibt Unterschiede in Interpretation. Nach der Theravada-Lehre, wenn man eine Verwirklichung als Schüler von Buddha gemacht hat, man kann nicht mehr den Bodhisattva-Weg einzuschlagen. Nach der Mahayana-Lehre ist es überhaupt kein Widerspruch. Man kann sogar ein Arahat werden und noch den Weg von Buddha einzuschlagen. Dann wird man große Bodhisattva. Nach der Lehre von was Asanga sagt, es gibt zwei Sorten von Arahats. Ein, der sich nicht ändern lässt, Niyata und Aniyata. Mit Sicherheit, er schlägt diesen Weg nur und er kann nicht wechseln. Es gibt Arahat, die wechseln können, indem sie große Mitleid entstehen lassen. Sie können sich entscheiden, für Wohl der Menschen weiter in Samsara zu bleiben. Aber dann, wenn sie sich entscheiden, dann werden sie sehr, sehr große Taten machen können. Okay, Wo werden, wie spät ist das? 8.30 Uhr. Das ist die Zeit. Hm? Naja, machen wir nächste Mal. Wollen wir noch eine Frage? Genug. Hm? Eine. Eine? Na, wenn Elvira sagt. Okay. Wo werden alle diese Erfahrungen, die ein Bodhisattva über so endlos lange Zeit gesammelt hat, um allen Wesen dadurch helfen zu können, gespeichert? Natürlich im Bewusstsein. Alles wird gespeichert im Bewusstsein. In der Mahayana-Lehre gibt es eine Schule, aber wir müssen verstehen, wenn jemand eine wahre Verwirklichung hat, man weiß, und dann kann man nicht mehr an diese Theorien. Diese Theorien sind da, nur damit sie die Menschen von Dunkelheit zu Klarheit lenken. Wenn man Klarheit hat, dann sieht man diese Sachen nur als Mittel, nicht als etwas beständiges Wesen, als etwas, was nicht mehr als Konzept ist. Der Buddhismus ist die Lehre, die genau führt zu Transzendenz von den Konzepten. Wenn man das erreicht hat, dann sieht man diese Konzepte nur als Hilfsmittel, aber nichts als etwas Beständiges, nichts als etwas Wahres. Hm? Das sind nur nützliche nützliche Wegweiser, wenn man ohne Finger kann man nicht den Mond sehen. Jemand muss den Mond zeigen, dann kann man sehen. Wenn man Mond gesehen hat, dann weiß man. Dann erklärt man auf verschiedenen Weisen und die Menschen zu helfen, je nach ihren Möglichkeiten, je nach ihre, das ist genau, was der Buddha gemacht hat. Die Wahrheit ist nicht gebunden an die Konzepte, aber die Konzepte helfen zu der Wahrheit. Ohne Konzepte kann man nicht Wahrheit erreichen. Aber wenn man Wahrheit erreicht hat, die Wahrheit transzendiert die Konzepte. Wahrheit kann man nicht durch Konzepte einverleiben. Ich bin ein guter Student. Das ist genau dieses Unwissen von unserer Zeit, dass wir unbedingt wollen und denken, dass wenn wir Konzepte haben, wir haben die Wahrheit. Aber das ist ganz naive Vorstellung. Deswegen brauchen wir so viel Buddhismus, damit wir von diesem naiven Vorstellung weggehen. Dann bitte richtig Buddhismus studieren. Wird der Bodhisattva dann zum Tathagata, wenn er die höchste Vollkommenheit in den Paramis entwickelt hat und er erscheint in der menschlichen Daseinsebene, wenn das Dhamma verloren gegangen ist? Ja, ich bin auch ein bisschen Student von Mahayana. Ich bemühe mich, das ist meine Bemühung, Buddhismus im Ganzen zu verstehen, indem ich geboren bin im Westen und an kein Buddhist von Geburt, kein traditioneller Buddhist. Ich bin überzeugt, dass es gut ist und ich bin nicht der Einzige. Jetzt auch in Asien, viele sind von der Meinung, man soll auch sich bemühen, die Gedanken von den anderen, besonders von denen, die das gleiche glauben, tief verstehen. Und viele haben sich bemüht. Ein von denen ist zum Beispiel Buddhadasa und so weiter. Es wird gesagt, ich habe schon rezitiert, in der chinesischen Buddhismus, fast alle, die sich mit chinesischem Buddhismus beschäftigen, die lehren den Kommentar von Nagarjuna über Pragyaparamita Sutra in 25.000 Versen. Das ist unsere Hauptquelle für Wissen über den Weg von Bodhisattva in Mahayana Buddhismus, traditionelle Mahayana Buddhismus. Und da wird geschrieben, dass der Schüler, der Bodhisattva und der vollkommen erleuchtete Buddha, alle, wir haben schon erklärt, und der Buddha sagt in allen, in Mahayana, in Theravada-Schriften, in alle Schriften, der Buddha erklärt ganz klar, dass die wahre Bedeutung, die Lehre von Buddha hat nur einen Geschmack, Geschmack der Befreiung. Anderes Geschmack gibt es nicht. Es gibt viele verschiedene heilende Mittel, aber Geschmack ist dasselbe. Geschmack von Befreiung. Wenn man sich ernst mit dem Buddhismus beschäftigen möchte, muss man zu diesem Geschmack unmittelbar kommen und das erleben. Dann wird man klar. Und alle wollen das Geschmack. Bodhisattva will das, der Schüler will das, der Buddha will das. Alle wollen nur dieses Geschmack. Aber damit man diesen Geschmack bekommt, muss man diesen Fluss von Samsara überqueren. Der gewöhnliche Schüler überquert Fuß von Samsara wie ein Hase. Er kann nur am Anfang Fuß fassen und dann am Ende Fuß fassen. Der, so erklärt der Kommentar zu Pragyaparamita. Der jemand, der hat diese Aspiration für Buddha zu werden, quert diesen Fluss von Samsara wie ein Pferd. Er kann nur am Anfang viel weiter gehen und dann am Ende auch noch Fuß fassen, viel weiter von dem anderen Ufer. Mitte kann er nicht. Er muss schwimmen. Aber der Buddha, er ist wie ein großer Elefant. Er überquert diesen Fluss in jedem Zustand kann er Festboden erreichen. Dann er weiß vollkommen den Weg in Anfang, in Mitte und im Ende. Der Bodhisattva kann nur mehr weg von Ufer, aber Mitte sieht er nicht. Der jemand, der schnell zu der Wahrheit von Nirvana und nicht die weltlichen Sachen sehen möchte und nicht kein Verständnis für die weltlichen Sachen hat, dann er kann nur Anfang und Ende berühren, aber mehr nicht. Hm? Was ist das Beste? Muss mal. Okay, wir machen da Ende jetzt. Im letzten Ende, Arahat, Bodhisattva, Buddha sind nur Namen. Die wahre Bedeutung ist ganz anderes als. Was die wahre Bedeutung ist, bitte, bitte. Machen Sie das Beste. Hm? Dann alle Probleme gelöst.